Yes, good morning. Ja, guten Morgen. Beautiful day here. So ein schöner Tag hier. So, let's continue to talk about true worship. Lass uns weiter über wahre Anbeter sprechen. Listen to me. Höre mir zu. When I talked to you about let's worship God. Als ich darüber erzählte, lass uns Gott anbeten. When we talk about worship leaders. Als wir über Anbetungsleiter sprachen. When we talk to anybody like something like, oh, that was such a good time of worship. Wenn wir zu irgendjemandem sagen so etwas wie, oh, das war so eine gute Anbetungszeit. What do you usually think? Was denkst du in der Regel? You know, think like this. Weißt du, denke wie folgt. I'm going to throw out a few phrases and you stop and think the word that comes to your mind immediately. Ich nenne ein paar Phrasen, du stoppst und merkst dir, welches Wort dir sofort in den Sinn kommt. Let's go to a worship service. Lass uns zu einem Anbetungsgottesdienst gehen. What do you think about? Was denkst du darüber? Let's go and listen to this worship leader. Lass uns diesem Anbetungsleiter zuhören. What do you think? Was denkst du darüber? We had such a good time in worship. Wir hatten so eine gute Anbetungszeit. What do you think? Was denkst du darüber? Ah, see, I knew you would think wrong. Ah, siehst du, ich wusste, dass du falsch denkst. Do you know, if you look up the word worship in the Bible, weißt du, wenn du das Wort Anbetung in der Bibel anschaust, you will find out something interesting. Wirst du etwas Interessantes finden. That it is never connected to music. Es ist nie mit Musik in Verbindung. Isn't that strange? Ist das nicht seltsam? Worship in the Bible and music are not the same thing. Anbetung in der Bibel und Musik sind nicht das gleiche. That's praise. Das ist Loben. Yes, we use praise or we use songs of thanksgiving. For this we use music. Ja, wir gebrauchen Loblieder oder Dankeslieder. Für das brauchen wir Musik. But when we worship God, it has absolutely nothing to do with music. Wenn wir jedoch Gott anbeten, hat es überhaupt nichts mit Musik zu tun. There is zero connection. Da besteht keine Verbindung. But Reinhard, how can you say that? Aber Reinhard, wie kannst du das sagen? Well, because that's the biblical truth. Weil das ist die biblische Wahrheit. We have unfortunately allowed culture to influence us more than the biblical truth. Wir haben leider der Kultur erlaubt, uns mehr zu beeinflussen als die biblische Wahrheit. So we've developed a certain church culture. Wir haben eine gewisse Kirchenkultur entwickelt. Is that wrong? Ist das falsch? Well, not necessarily. Nein, nicht unbedingt. It can be wrong or it can be right. Es kann falsch sein oder es kann richtig sein. That's not even the issue. Das ist nicht einmal der Punkt. But here is the real issue. Aber hier ist der wirkliche Kern. That we have allowed church culture to influence so strongly. Dass wir der Kirchenkultur erlaubt haben, so starken Einfluss zu nehmen. That you can question the Bible and get away with, but you can't question church culture. Dass die Bibel in Frage gestellt werden kann. Und man damit durchkommt, aber die Kirchenkultur darf nicht in Frage gestellt werden. Think about this. Denk darüber nach. You know, certain Bible verses, pastors can sit together and they can question, does it mean this, does it mean that, and that's okay. Weißt du, Pastoren können zusammensitzen und über gewisse Bibelverse diskutieren, das bedeutet das, das bedeutet dies. Das ist okay. But the moment you question the church culture, you get in trouble. Jedoch in dem Moment, in dem du die Kirchenkultur in Frage stellst, hast du Probleme. You're touching a sacred cow. Du greifst das goldene Kalb an. Well, I'm ready to put the knife to the sacred cow. Ich bin bereit, das goldene Kalb zu schlachten. Because the way we think about worship, unfortunately, is a sacred cow. Denn die Art, wie wir über Anbetung denken, ist unglücklicherweise ein goldenes Kalb. I would love to have a whole night of worship with the people that I'm connected with. Ich würde es lieben, eine ganze Nacht lang in der Anbetung zu sein mit den Menschen, mit denen ich in Verbindung bin. In fact, every night when I spend my time with Jesus, I have a time of worship. Tatsächlich habe ich jede Nacht, wenn ich mit Jesus Zeit verbringe, eine Anbetungszeit. And I don't sing. Und ich singe nicht. Isn't that interesting? Ist das nicht interessant? So look at this. Schau dir das an. The best thing that we can actually do. Das Beste, was wir tun können. Of course, two things. Natürlich zwei Dinge. Look at the original language of the Bible. Schau die Originalsprache der Bibel an. And always apply the law of first mention. Und wende immer das Gesetz der ersten Erwähnung an. So here's how the law of first mention goes for those who don't know. Für die, die es nicht kennen, hier ist wie das Gesetz der ersten Erwähnung geht. If you would like to find out anything that the Bible says about any subject, wenn du irgendetwas herausfinden möchtest, was die Bibel sagt zu irgendeinem Thema, then you have to always go where it's mentioned the first time. Dann musst du immer dorthin gehen, wo es das erste Mal erwähnt wird. That's where you will find the key to unlock this subject in the Bible. Da findest du den Schlüssel, dieses Thema in der Bibel aufzuschließen. So we're going to do both of these things. Wir werden beides tun. We are going to look what it means in the original language of the Bible, and we're going to look where it's mentioned the first time. Wir werden herausfinden, was es in der Originalsprache der Bibel bedeutet, und wir werden sehen, wo es das erste Mal erwähnt wurde. In the original language, in the Hebrew, the word to worship, it means to bow down. In der Originalsprache, im Hebräischen, bedeutet das Wort anbeten, sich verbeugen. It means to surrender. Es bedeutet sich hingeben. It actually also has one of the meanings is like a dog licks his master's hand. Eine Bedeutung ist auch sowas wie der Hund leckt die Hand seines Herrn ab. In surrender to the master. In Hingabe an den Herrn. So, to worship does not mean you sing something to somebody. It means to bow down, to surrender. So, anbeten bedeutet nicht, etwas zu jemandem zu singen. Es bedeutet, sich zu verbeugen, sich hinzugeben. No, Reinhard, when we worship God, we sing songs to him. Nein, Reinhard, wenn wir Gott anbeten, dann singen wir ihm Lieder. Well, if you would really like to keep your holy cow, go ahead and keep it. Wenn du wirklich dein goldenes Kalb behalten möchtest, dann mache weiter und behalte es. I have killed mine a long time ago. Ich habe meines vor langer Zeit geschlachtet. We have to really make up our mind. Wir müssen uns wirklich entschließen. We can't honor the tradition of men more than the word of. Wir können die Tradition der Menschen nicht mehr ehren als das Wort Gottes. That's what the Pharisees did. Das ist das, was die Pharisäer taten. And you know, and they went so wrong because tradition of man was more important to them than the word of God. Sie lagen so falsch, weil die Tradition der Menschen ihnen wichtiger war als das Wort Gottes. You know, there are two glasses that we put on our eyes when we read the Bible that are so dangerous. Weißt du, es gibt zwei Brillen, die wir aufsetzen, wenn wir die Bibel lesen. Das ist so gefährlich. First of all, the glasses of the Old Covenant. Very dangerous to read the Bible like that. Als erstes die Brille des Alten Bundes. Es ist sehr gefährlich, die Bibel so zu lesen. Secondly, zweitens, the glasses of our tradition. Die Brille unserer Tradition. I don't know which one of those two are more dangerous. Ich weiß nicht, welche dieser beiden gefährlicher ist. But the worst combination is to read the Bible with both of those glasses. Aber die schlimmste Kombination ist, die Bibel mit beiden Brillen zu lesen. Glasses of tradition and glasses of the old covenant. Mit der Brille der Tradition und mit der Brille des Alten Bundes. Then the Bible will become a destructive book and not a healing book. Dann wird die Bibel ein zerstörendes Buch werden und nicht ein heilendes Buch. Tomorrow we continue. Morgen fahren wir weiter.